Kapitel 8, Übung A17. Hören Sie den Dialog zweimal. Beantworten Sie die Fragen zum Text in Stichworten. Teil 1. Haben Sie schon Ihr Horoskop für das nächste Jahr gelesen? Wissen Sie schon, wie Ihre berufliche Zukunft im nächsten Jahr aussieht oder ob die große Liebe im Monat Mai auf Sie wartet? Die meisten von Ihnen glauben es zu wissen, denn nach einer Umfrage lesen 62% der Deutschen Horoskope in Zeitungen und Zeitschriften. Ein Drittel von Ihnen richtet sich sogar ab und zu nach dem Zeitungshoroskop. Wir haben heute Detlef Graupner, von Beruf Astrologe und Wissenschaftsjournalist, bei uns im Studio, der sich ausführlich mit Zukunfts- und Trendprognosen beschäftigt hat. Herr Graupner, was ist an Zukunftsprognosen so interessant? Nun, zunächst muss man vielleicht sagen, dass das Phänomen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, absolut nicht neu ist. Es hat die Menschen schon immer interessiert, was die Zukunft bringen wird. Früher wurden Medizinmänner oder Orakel befragt und die Menschen richteten sich danach, was die Wahrsager ihnen empfohlen hatten. Gute Nachrichten wie Kinderreichtum, Regen oder gute Ernte gaben den Leuten Zuversicht und Hoffnung. Wenn etwas Negatives vorausgesagt wurde, nehmen wir eine drohende Katastrophe, glaubten die Menschen, diese Katastrophe mit dem richtigen Verhalten, also zum Beispiel mit vielen langen Gebeten, verhindern zu können. Schlechte Nachrichten sind übrigens bei Wahrsagern sehr beliebt. Denken Sie an Nostradamus, der im Jahre 1558 in geheimnisvollen Umschreibungen den Untergang der Welt voraussagte. Nostradamus wird ja noch heute regelmäßig hervorgeholt. Ja, aber heute gibt es auch ganze Wirtschaftszweige, die daran interessiert sind, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass ihre Zukunft auch sehr schlecht aussehen kann. Denken Sie nur an die Versicherungen. Indirekt bedeuten schlechte Voraussagen nämlich, wer sich gegen alles Mögliche versichert, der kann das Risiko verringern und ruhiger leben. Eine Versicherung hat letztens eine Umfrage gemacht und folgende Ergebnisse veröffentlicht. Die Ängste der Deutschen sind auf Rekordhöhe. Die Furcht vor Terroranschlägen habe wahnsinnig zugenommen und die Sorge um die Wirtschaftslage und die Lebenshaltungskosten sei enorm angestiegen. Wenn man sich aber mal die Fragebögen, die für solche Umfragen benutzt werden, genauer betrachtet, dann stellt man fest, dass es bei den Antwortmöglichkeiten nur 7 verschiedene Stufen von Angst gibt, die man ankreuzen kann. Dass jemand das eine oder andere auch optimistisch sehen könnte, ist im Fragebogen gar nicht vorgesehen. Auf diese Weise kann man Menschen sehr stark verunsichern. Aber lassen Sie mich noch schnell etwas zu den Jahreshoroskopen sagen, die ja von den meisten Deutschen gelesen werden. Selbst der Vorsitzende des Deutschen Astrologenverbandes hält solche Prognosen für absolut unseriös. Die haben mit Astrologie nichts zu tun. Schade. Jupiter hätte mir im nächsten Jahr zum Erfolg verholfen, so stand es in meinem Horoskop. Vergessen Sie's. Teil 2. Ein weiteres Feld im Bereich Zukunftsprognosen sind Trendforscher und Trendagenturen. Die haben Hochkonjunktur. Wie ist das mit den Trends? Kann man die Ihrer Meinung nach auch nicht voraussagen? Zunächst muss man zwischen Trend- und Zukunftsforschern unterscheiden. Trendforscher beschäftigen sich nur mit den nächsten 2-3 Jahren. Wie zum Beispiel die Mode von morgen aussieht, entscheidet sich in Paris. Dort sitzen die 5 größten Trendagenturen, die jeweils die Trends für die nächsten 2 Jahre beschreiben. Da aber alle mit den gleichen Leuten reden, die gleichen Nachrichten sehen und die gleiche Luft atmen, sind die Vorhersagen immer sehr ähnlich. Es gibt natürlich auch in Deutschland Trendforscher, die versuchen unter anderem, meist im Auftrag großer Firmen, Konsumententrends herauszufinden, also Veränderungen im Konsumverhalten zu analysieren und abzuschätzen, wie sich das auf die Entwicklung der nächsten Jahre auswirkt. Stimmen die Prognosen dann wenigstens? Nun, es gibt eine Reihe von Kritikern, die die Meinung vertreten, Trendforschung ist eine rein kommerzielle Angelegenheit. Trendforscher sortieren lediglich Trends im Sinne ihrer Auftraggeber. Wenn der Trendforscher am nächsten Tag für die Konkurrenz schreiben würde, käme er zu einem ganz anderen Ergebnis. Ich denke, die Kritik ist berechtigt. Die meisten Trendforscher können nicht auf eigene Forschungsergebnisse blicken. Sie nehmen meist vorhandene empirische Arbeiten von Universitäten und Forschungsinstitutionen, bereiten diese Arbeiten wieder auf und interpretieren sie in die eine oder andere Richtung. Teil 3. Eine andere Art von Vorhersagen sind die Börsennachrichten. Analysten von großen Banken, Versicherungsgesellschaften und Fondsgesellschaften sind ja eigentlich auch Zukunftsagenten oder Trendforscher. Auch da muss ich Sie enttäuschen. Ich weiß ja nicht, ob Sie Ihr Geld an der Börse angelegt haben und regelmäßig die Voraussagen der Experten verfolgen. Die meisten der Vorhersagen für die Entwicklungen bei Aktien, Wertpapieren und Wechselkursen sind falsch. Das ergab eine Untersuchung im Jahr 2002, in der die Prognosen von 50 Finanzdienstleistern analysiert wurden. Nur 39% aller Vorhersagen waren ungefähr richtig. Ungefähr bedeutet plus minus 10% des eingetretenen Wertes. Wie kann sowas passieren? Das Hauptproblem für die Analysten ist der Mensch. Die technische Analyse von Aktienbewegungen und anderen relevanten Daten ist nur eine Seite. Das emotionale Verhalten von Anlegern und Händlern, was ja auch immer Einfluss auf den Wert einer Aktie hat, ist die andere Seite. Die meisten Menschen verhalten sich nicht immer diszipliniert. Das gilt auch für Aktienhändler. Sie machen Fehler, indem sie zum Beispiel Verluste nicht begrenzen oder Gewinne zu früh mitnehmen. Eine Prognose abzugeben, wo der deutsche Aktienindex in 2 Jahren steht, ist völlig sinnlos. Niemand weiß es. Aber gerade das ist für den Anleger interessant. Ich habe noch von einer anderen Methode gelesen, wirtschaftliche Entwicklungen vorherzusagen, und zwar mit Hilfe von volkswirtschaftlichen Zyklen oder auch Wellen genannt. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es solche Zyklen für verschiedene Zeitabschnitte. Also der eine Zyklus umfasst 3 bis 4 Jahre, der andere 7 bis 11 Jahre. Und die lange Welle umfasst einen Zeitabschnitt von 45 bis 60 Jahren. Ja, das Modell der langen Wellen entwickelte der Moskauer Konjunkturforscher Nikolai Kondratjew bereits 1926. Weiterentwickelt wurde dieses Modell von Leo Nefjodow. Nach Nefjodow geht jetzt in unseren Tagen das Computerzeitalter, was nach seiner Theorie 1950 begonnen hat, zu Ende. In den nächsten Jahrzehnten werden wir uns, nach seiner Theorie, nicht mehr mit Krankheiten, sondern vor allem mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Wir werden nach körperlicher, sozialer und seelischer Gesundheit streben und neue Technologien entwickeln, um tödliche Krankheiten zu beseitigen. Die Biotechnologie wird ein Element der Zukunft sein. Aber, und das sagt Nefjodow ganz deutlich, diese Entwicklungen lassen sich nur grob voraussagen. Was ganz genau passiert, ist reine Spekulation. Wenn wir das ganz genau wüssten, wäre das Leben ja auch langweilig. Herr Graupner, ich danke Ihnen für das Gespräch.